ist mit der Kruse auf der Straße mit der Schmuse, ohne Schreck und ohne Schnack, dafür Leder und viel Lack. Wir verstehen uns ohne Worte, ja, wir sehen die schönsten Orte, hab für dich ein Haus gebaut, damit dich keiner klaut. Im Winter heizst du auf, gibst ne Wärme, bist du drauf. Im Sommer bläst du kalt mit zärtlicher Gewalt. Mit deinem edlen Lenker zeige ich dir gute Schlenke. Mit deinem geilen Antrieb hast du doch zu wenig Abtrieb. Ach, ach, ach, dein sexy Schiebedach. Toll, toll, toll, mit Fähren weiß ich Zoll. Den Schlüssel nur für dich, bewegt sich gut, so gut für mich. Deine pralle Nockenwelle ist für mich eine Freudenquelle, was ich wirklich an dir liebe, ist dein sanftes Schaltgetriebe. Mit deinen schönen Kerzen leuchtest du in meiner Herzen, ja, sonst zwar manchmal viel, doch auch deshalb sexy viel. Du Stall mit dem Getriebe, das ist mir ein schnöde Liebe. Ja, ich hab dich adoptiert, denn ohne dich bin ich frustriert. Und wenn ich dir was sage, hör ich deine freie Sprechanlage. Bei dem tollen Handschuhfach, da denk ich über Handschuh nach. Das ist mein schönster Trigger, und wenn ich in mir sitze, scheiße ich auf jeden Blitze. Du wirst von mir gewartet, ja, das wird von mir erwartet, und du wirst von mir gepflegt, in größter Sicherheit gehegt. Dein Brummen macht mich ja nicht, lass keinen an dich ran, du bist für mich gemacht, für den Tag und für die Nacht. Sexy Schiebedach, toll, toll, toll, 34 Zoll.